Sie kamen mit Kuchen, Taschen voller Kleidung oder einfach nur so. Menschen aus Heidenau, die zeigen wollten, dass ihre Stadt auch anders kann. Gemeinsam mit den Geflüchteten, die in einem ehemaligen Baumarkt untergebracht sind, feierten sie am Nachmittag ein Willkommensfest, das die Initiative Dresden Nazifrei organisiert hatte. Hallo, my friend. Hallo. Hey, hello. Nice to see you. Henning Obens, einer der Veranstalter, mit seinem Fazit. Ja, das war ein beeindruckendes Fest heute. Die Flüchtlinge sind aus ihrer Erstaufnahmeunterkunft rausgekommen. Hier waren viele Leute, die sich solidarisch erklärt haben. Ich glaube, das war ein wichtiges Zeichen nach innen für die Asylsuchenden, aber auch nach draußen, um zu zeigen, hier in Heidenau, da gibt es auch vernünftige Leute. Flüchtlinge erzählten Reportern am Rande des Festes, dass sie in den vergangenen Tagen auch anderes erlebt haben. Mehrmals seien sie auf der Straße und im Supermarkt angefeindet und beleidigt worden, erzählt zum Beispiel ein Mann aus dem Jemen. Heute bei den Unterstützern fühle er sich aber sicher vor den Menschen, die ihn verängstigt hätten. Now I am not afraid about the other people who against us. Yeah. Die Polizei sicherte das Fest ab, blieb aber im Hintergrund. Am Abend bestätigte das Oberverwaltungsgericht Bautzen nachträglich, dass das Versammlungsverbot für das Willkommensfest aufzuheben war. Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir fühlte sich bestätigt. Ich habe in der Schule gelernt, es gibt ein staatliches Gewaltmonopol. Und Rechtsradikale haben nicht die Definitionsgewalt darüber, wer, wo, wann, mit wem ein Fest macht. Das ist nicht zu akzeptieren, das werden wir nicht akzeptieren, das akzeptieren wir nirgendwo, auch nicht im Freistaat Sachsen. Auch Markus Ulbich, der sächsische Innenminister von der CDU, besuchte kurz das Fest, sehr zum Unmut der linken Aktivisten, die zahlreich angereist waren. Denen war er nicht willkommen. Das ist nicht schön, trotz alledem. Hier kurz vorbeikommen und guten Tag sagen und deutlich machen, dass das für mich wichtig ist. Sein Kabinettskollege Martin Dulich, SPD-Chef in Sachsen und stellvertretender Ministerpräsident, hatte es da einfacher. Aber auch er sprach für die Staatsregierung, als er sagte: Wir müssen hier zusammenstehen. Deshalb auch mein Appell an die Menschen in Sachsen: Helfen Sie uns mit, dass auch Integration gelingen kann. Heidenau darf nicht das positive Beispiel für Rassisten sein, die mit Hass und Gewalt ein Zeichen gesetzt haben und sich jetzt in diesem scheinbaren Erfolg sonnen. Rund 100 Menschen nahmen am Abend an der Demonstration der Bürgerinitiative Heidenau teil. Dort hatten unter anderem bekannte Pegida-Anhänger und augenscheinlich Rechtsextreme gegen die deutsche Asylpolitik protestiert. Von Interviews mit Journalisten wurde den Teilnehmern abgeraten. Faktisch nachträglich wurden diese und alle anderen Versammlungen in Heidenau bis Montagmorgen 6 Uhr verboten. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen stellte mit seiner Entscheidung nämlich auch fest, dass lediglich das Veranstaltungsverbot gegen das Willkommensfest aufzuheben war. Schließlich hätten die Organisatoren anderer Versammlungen nicht gegen das Verbot geklagt.